Ja, ich glaube, dass gerade bei Brücken hat zwar nicht gelöst, aber wenigstens als Anspruch erhoben wird, dass man nicht die Entrechteten und Ausgebeuteten und die, was man oft sagt hat, Erniedrigten und Beleidigten auf eine Stufe setzen darf. Beide gibt es. Also in dem alten Satz Erniedrigte und Beleidigte wird ja genau das ausgesprochen, was er sagt, dass eben durch die Entfremdung, durch die Warenwirtschaft, durch Geld man auch in eine Lage kommen kann, wo man sich selber als der Ausgestoßene und Verelendete und so weiter fühlt, ohne dass man unmittelbar Träger der Produktivkraft ist. Und da ist ja heute natürlich das Problem noch immer so, wie könnte man beides zusammenkriegen? Denn ich glaube, dass die Erniedrigten und Beleidigten sind nicht weniger geworden in den letzten 30 Jahren und die psychisch kaputten. Also da könnte man sofort eine Mannschaft von der SPK in jeder Stadt zusammentrommeln, wenn es darum ginge. Nur, wie ihr jetzt ja alle gezeigt habt, darum kann es nicht gehen, sondern man muss zunächst die zwei Ströme sehen, ohne dass man unmittelbar angeben kann, wie es eine aufs andere sich reduziert. Sicher ist, was da damals der Neck geschrieben hat, das hieß ja eigentlich ja Produktionsöffentlichkeit, nicht nur Proletarische, dass tatsächlich der elementare Fehler beim SPK war, dass sie im Grunde nur noch Ausdruck suchte und gar nichts mehr produzieren konnte. Denn die Kommunen, die sich gehalten haben, sind wirklich Produzierende. Also ich kenne da auch ein paar, die zwangsläufig dann natürlich ins ganze Gefüge der Mitproduktion kommen. Also wenn sie Druckerei haben und so weiter, bist du natürlich in einem ganz anderen Sinn verknüpft mit den anderen. Dass also man muss den Produktionsgedanke mit reinbeziehen, nur nicht in dieser proletarischen Form vom veredelten Blaumann, sondern es gibt ja tausende Produktionsformen, die gar nicht fabrikmäßig organisiert werden können und auch nie wurden und es auch nie werden. Trotzdem würde die Menschheit sofort zusammenbrechen, wenn die weg wären. Also da müsste man weitersuchen. Und drittens, ich finde, rein theoretisch hat Sartre in seinem Flaubert eigentlich das Problem, wie Marxismus und Ökonomie zusammenkommen können, fast am differenziertesten und umfassendsten gelöst, nur halt bloß analytisch. So ist ein Flaubert entstanden. Nicht wie hätten Flaubert glücklicher sein können und andere Madame Bovary geschrieben. Aber als Ansatz könnte man sich das mal vormerken, wie hat eigentlich Sartre das Problem gelöst. Und nur letzter Schlenker, um mit dir zu sprechen, ich erinnere mich dunkel an ein Kursbuch, wo gerade Sartre also mit Foucault in Diskussion, gerade über die terroristische Form auch von der Psychoanalyse geredet hat. Gibt es nicht das Kursbuch, wo der Patient plötzlich seinen Psychiater anfällt und der Psychiater flieht vor ihm und wie die Rolle sich umkehren? Das hat nämlich im Foucault-Sinn in Frankreich dann die größte Diskussion ausgelöst. Die SPKler haben wohl Foucault auch nicht gekannt, der wäre ihnen ja sehr zustande gekommen bei ihrer Klinik. Bei ihrer Klinik. Französisch gab es das Buch schon, aber es scheint tatsächlich nicht rezipiert worden zu sein. Die Foucault-Quelle war erst so frühestens 74, 75 ging das hier los.